schroffe Haare, blaue Augen, perfekter Mund, schlanke Beine, große Füße und ein süßer kleiner Hund. Du bist total verliebt, ich seh's an deinem Blick. Ich kann dich gut verstehen, sie wär bestimmt ein guter Fan, doch sie liebt dich nicht. Rote Rosen, Liebesbriefe, du hast alles schon versucht. Ich seh dich an einem Fenster, wie du weinst und wie du fluchst. Ich bin total verliebt, auch ich hab diesen Blick. Du bist einsam und allein, doch alle anderen sind zu zweit. Doch sie liebt dich nicht. Oh, sie liebt dich nicht. Ich bin auf dem Weg zu ihr, hol sie ab, so gegen sieben. Hatte mehr Erfolg als du, sie wird mich auf ewig lieben. Ich bin total verliebt, auch ich hab diesen Blick. Doch du glaubst nur und ich weiß, sie ist ein guter Fang, doch sie liebt dich nicht. Oh, sie liebt nur mich. Sie liebt